بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وسلم تسليما كثيرا. Folgen des Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala erstmal darum, dass diese Sitzung eine segensreiche Sitzung wieder wird, aus der wir herausgehen mit mehr Wissen, aus der wir herausgehen mit Wissen, das wir in die Tat umsetzen. Dazu bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese eine Gunst erweist, nämlich die Gunst der Verleihung des Erfolges, dass er uns eben At-Tawfiq gibt, dass wir auch das, was wir hören, tatsächlich in die Tat umsetzen und nicht nur auswendig lernen. Damit das Wissen, das wir erlangt haben am Tag der Auferstehung, ein Argument für uns ist und nicht ein Argument gegen uns ist. Wenn wir dann schließlich gesagt haben, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, sagt man Amin. Und Amin ist unter Übereinkunft der Ulama nicht Teil der Fatiha, also nicht Teil des Koran. Und Amin bedeutet auf Arabisch entweder كذلك فليكن, so sei es, oder اللهم استجب, o Allah, erhöre das Gebet. Das ist die Bedeutung von Amin. Deswegen macht es keinen Sinn, dass man Amin sagt, wenn man Allah lobpreist. Was man immer wieder hört, wenn der Imam betet und der Imam lobpreist, besonders im Witr-Gebet, im Ramadan, sagen die Leute nach allem, was der Imam sagt, Amin, Amin. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Sondern man sagt Amin, wenn man von Allah etwas verlangt hat. Ich gebe zu, wenn man die Sprache nicht versteht, dann dann möge Allah ihn vergeben. Wenn alles fertig ist, ja Allah, Amin. Und das Amin ist etwas ganz Besonderes, denn es ist überliefert bei Ibn Majah und Al-Bayhaqi, dass Aisha radiallahu anha gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt nichts, worüber die Juden so neidisch sind über eine Sache, die bei euch ist, wie As-Salam und Amin, At-Ta'min, das Sagen von As-Salam, Assalamu Alaikum, und At-Ta'min, das Sagen von Amin. Und es ist auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا. Das heißt, wenn der Imam sagt Amin, dann sagt Amin. Und gemeint ist, wenn er zu der Stelle kommt, wo er Amin sagt, dann sagt Amin alle zusammen. Und dann sagte er weiterhin, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ وَتَقَدَّ مِنْ ذَنْبِهِ. Derjenige, dessen Ta'min mit dem Ta'min der Engel übereinstimmt, dem werden seine vergangenen Sünden alle vergeben. Und das ist eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir können sie praktisch in jedem Gebet, in jedem lauten Gebet zweimal erlangen. Und inshallah, wie viele Gebete verrichtet man in seinem Leben, irgendwann mal wird es inshallah mal übereinstimmen, sodass Allah uns unsere Sünden vergibt. Und es ist auch überliefert, dass die Sahaba, wenn sie Amin gesagt haben, die Moschee von der Lautstärke gebebt und erschüttert wurde. Und das ist ein Beleg für die Fuqaha, dass sie sagen, dass man Amin laut sagt und nicht leise, wie bei manchen Fuqaha. Und wie gesagt, hier darf man auch wieder nicht übertreiben. Man soll nicht schreien, man soll es nicht zu leise sagen, sondern man soll es etwa in der Lautstärke sagen, wie wir es gewohnt sind in den meisten, Alhamdulillah, in den meisten Moscheen.